Yeah. Flex. Yeah. Jeden Tag hasse für mein Geld. KDW Designer mit mein Bait. Boom, bah, Pistols on my way. Doch auf Traube Münze chill ich im Café. Jeden Tag hasse für mein Geld. KDW Designer mit mein Bait. Boom, bah, Pistols on my way. Doch auf Traube Münze chill ich im Café. Yeah, yeah. Full Flex, Cartier Ketten Gold. Zu viele Nicht-Scanner, weiß nicht was das soll. Ich hol im Benzer, ist Glas, gib Gas, kick Bass, sip Glas. Halb acht, ganze Nacht, yeah. Config macht mich stoned, nein. Stress am Telefon, yeah. Guck jetzt seid ihr so klein. Und ihr stalkt mein Profile. Nike Sweater Pastel, in meinem Jogger Bargeld. So viel lila Farbe, weil ich niemals schlafe. Jeden Tag hasse für mein Geld. KDW Designer mit mein Bait. Boom, bah, Pistols on my way. Doch auf Traube Münze chill ich im Café. Jeden Tag hasse für mein Geld. KDW Designer mit mein Bait. Boom, bah, Pistols on my way. Doch auf Traube Münze chill ich im Café. No, no, no, Puto, halt Distanz. Deine Worte sind zu leicht, ich trau dir nicht ganz. So viel Putas, riechen nur mein PayPal, yeah. Doch halt Distanz, Bretter, no Resistanz, yeah. Flieg nach France, yeah. Auf Jack Daniels Dance, yeah. Monsieur La Bamba, Lico macht mich Monster. Ballen mit der Gang, ballen mit der Fam. Gone wie gestern, ballen mit der Gang, yeah. Jeden Tag hasse für mein Geld. KDW Designer mit mein Bait. Boom, bah, Pistols on my way. Doch auf Traube Münze chill ich im Café. Jeden Tag hasse für mein Geld. KDW Designer mit mein Bait. Boom, bah, Pistols on my way. Doch auf Traube Münze chill ich im Café. Jeden Tag hasse für mein Geld.